Seid ihr soweit, dann bitte ich euch, eure Augen nun zu schließen und einmal tief ein- und auszuatmen. Atmet mindestens dreimal ein und aus und kommt ganz in euch an. Und bei der nächsten Einatmung bitte ich euch, euch vorzustellen, dass ihr über euren Scheitel oder euer Scheitelchakra helles Licht bis in euer Herz hineinatmet und dieses helle Licht waagerecht aus eurem Herzen nach außen abatmet. Atmet nun weiter in eurem Rhythmus dieses helle Licht über euren Scheitel in das Herz und aus eurem Herzen in das Feld um euch herum. Lächelt dabei und stellt euch vor, wie ihr euch in eine Blase hellen Lichtes einhüllt. Lasst diese Blase ganz hell werden und scheinen und strahlen. Und fühlt einmal, wie es euch in eurem Körper jetzt geht. Fühlt einmal, wie sich euer Herz anfühlt. Schlägt es ruhig und gleichmäßig? Wie fühlt sich eure Atmung an? Fließt sie ganz leicht und wie von selbst? Und tastet mal in euren Gedanken eure gesamte Körperoberfläche ab. Und wenn ihr das getan habt, dann stellt euch vor, wie es sich anfühlt, wenn ihr lacht, wenn ihr glücklich seid, aber auch, wie es sich anfühlt, wenn ihr weint und traurig seid. Fühlt euch ganz und gar als menschliches Wesen. Und kommt in euch und eurer Mitte an. Vielleicht hat sich das Licht in eurer Blase jetzt verändert. Vielleicht hat sich die Farbe verändert. Vielleicht glitzert es mehr oder weniger, ist strahlender oder matter geworden. Hüllt euch ein in diese Farbe, ganz und gar. Und dann bitte ich euch jetzt, die Farbe aus eurer Blase, die euch umhüllt und die euch innen komplett ausfüllt, nun dorthin zu schicken, ganz konzentriert an den Ort, an euren Zahn oder euren Zähnen, die vielleicht momentan schmerzen oder in irgendeiner Form eure Aufmerksamkeit brauchen. Fühlt einmal genau dorthin und seid ganz und gar mit eurer ganzen Aufmerksamkeit genau da, wo ihr jetzt gebraucht werdet. Und zwar ganz und gar. Taucht euren Zahn in diese Farbe ein. Badet ihn darin, sodass auch er sich gehalten und gesehen fühlt. Stellt euch vor, dass euer Zahn oder eure Zähne ein kleines Kind sind oder ist, das einfach nur gesehen werden möchte. Nimm deinen Zahn oder deine Zähne im bildlichen Sinne ganz fest in den Arm und gib ihm Halt, gib ihm Rückenstärkung, Rückhalt, denn das ist es, was er braucht. Er braucht jetzt deine ganze Aufmerksamkeit. Deine liebevolle Hinwendung, deine bedingungslose Liebe, auch wenn er mal schmerzt, denn das ist seine Art zu kommunizieren mit dir, so wie ein Baby schreit, wenn es Hunger hat oder die Windel voll ist. Das Baby möchte nicht ärgern, es möchte seiner Mama oder seinem Papa nur signalisieren, dass etwas nicht in Ordnung ist, etwas nicht in Balance und Harmonie ist. Stelle dir vor, dein Zahn ist ein kleines Baby, stelle dir vielleicht sogar vor, dein Zahn, das bist du als Baby. Was hättest du dir gewünscht als kleines Kind, wenn du dir wehgetan hast? Was hast du dir da gewünscht? Eine Mama und einen Papa, die dich liebevoll in den Arm nehmen, vielleicht sogar pusten, dir über den Kopf streicheln und sagen, wir sind da. Wir sind da für dich und gemeinsam schaffen wir das. Und genau das sagst du jetzt deinem Zahn oder deinen Zähnen. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam finden wir die Lösung. Die Lösung. Es gab einmal einen schlauen Kopf, Robert Jung, der sagte: Die neue Währung des Universums ist die Liebe, die bedingungslose Liebe. Und ein weiterer schlauer Kopf hat auch einmal gesagt, dass Heilung Lösung ist. Lösung im Sinne von Lösung finden oder loslassen. Manchmal geht es darum zu erkennen, was einem nicht gut tut. Und der Zahn führt uns genau dahin, das zu erkennen, was uns nicht gut tut. Kommuniziere jetzt einfach mal mit deinem Zahn und frage ihn oder deinen Zähnen. Frage sie, was sie jetzt brauchen von dir. Was kannst du ihnen geben oder ihm geben? Vielleicht kommt dir ein Bild. Vielleicht kommt dir sogar eine Idee, eine Vision. Vielleicht kommt dir ein Gefühl. Versprich deinem Zahn, dass du ab heute auf ihn aufpasst, ihn siehst, ihn wahrnimmst und eine Lösung findest, gemeinsam mit ihm. Und frage ihn immer wieder, was er braucht. Denn es gibt eine Sprache und das ist das Symptom, über die dein Zahn mit dir kommuniziert. Und nun atme noch einmal ganz tief über deinen Scheitel das Licht ein, das du in deiner Blase hast, und schicke dieses Licht in deinen Zahn. Und beim Ausatmen lässt du alles los, was belastet. Und jetzt zähle ich bis drei. Und bei drei machst du deine Augen auf und kommst zurück ins Hier und Jetzt voller Kraft und Stabilität. Eins, zwei, und drei. Herzlich willkommen zurück.